Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Episode Zeit und Kartons. Was habe ich denn zum Thema Zeit zu sagen? Gar nichts. Aber die Fernsehzeitschrift, die ich vor kurzem gelesen habe. Dieser Artikel hat mich so gefesselt, dass ich noch Tage danach daran denken musste. Und darum lese ich ihn euch jetzt vor. TV14, Nummer 7, 2015. Vergeht die Zeit im Alter schneller als in der Jugend? Kurze und außergewöhnliche Ereignisse nehmen in unserem Gedächtnis einen großen Raum ein. Wichtig ist dabei nicht die Anzahl der Ereignisse, die wir erleben, sondern die mit ihnen verbundenen Gefühle. Zum Beispiel die intensiven Empfindungen beim ersten Kuss. Hier werden Zeiten, in denen wir wenig erleben, die uns aber lang vorkommen, vom Gedächtnis gestrafft. Dieser Effekt wird als Zeitparadox bezeichnet. Ältere Menschen haben oft das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht, auch wenn sie viel mehr erleben. Generell ist das Zeitempfinden der Menschen aber subjektiv. Zwischen jung und alt gibt es keinen Unterschied. Wie könnten wir das jetzt auf unser Leben übertragen? Viele von uns haben klare Routinen an einem Tag. Aufstehen, arbeiten, heimkommen, essen, Fernseh schauen. Vielleicht noch viele Arbeiten erledigen. Vielleicht während des Heimfahrens noch ein Hörbuch hören. Wir stecken sehr viele Aufgaben in einen Tag und trotzdem vergeht die Zeit so schnell. Wir haben so viele Dinge, aber schauen sie gar nicht an. Und gerade wenn wir zu viele Dinge haben, versuchen wir uns davon abzulenken. Wenn wir unzufrieden sind mit unserem Chaos, setzen wir uns lieber vor dem Fernsehen, anstatt was zu tun. So erleben wir die Zeit sehr unbewusst. Schade. Wir könnten die Zeit intensiver wahrnehmen, indem wir etwas verändern. Indem wir etwas schaffen, indem wir unsere Dinge bewusst wahrnehmen. Wichtig ist natürlich, dass wir wissen, welche Dinge wir haben, dass wir nur Dinge haben, die wir wirklich lieben. Und wenn wir viele Dinge und viel Chaos daheim haben, dann ist das ziemlich schwer. Und etwas verändern heißt für euch wahrscheinlich Ordnung schaffen. Wenn ihr jetzt anfangen würdet, Ordnung zu schaffen, die komplette Wohnung auszumisten und ihr wärt in, sagen wir, 2 Monaten fertig, weil ihr jeden Tag eine halbe Stunde dran arbeitet, wie würdet ihr euch in 2 Monaten fühlen? Wie würde der Mensch in 2 Monaten zurückblickend denken? Der würde sagen, vor 2 Monaten war meine Wohnung noch ein Riesenchaos und jetzt habe ich eine ordentliche Wohnung und ich besitze nur Dinge, die ich liebe, die ich benutze, die ich brauche. Dann würde euch die Zeit von vor 2 Monaten ewig weit weg erscheinen. Wenn ihr aber in eurem Trott drin bleibt und jeden Tag wieder eure Routinen macht, dann werdet ihr in 2 Monaten zurückblicken und sagen, wo war eigentlich die Zeit? Die ist so schnell vergangen, da hat sich doch gar nichts geändert. Ist das genug Motivation? Dann können wir ja loslegen mit dem Ausmisten, mit meiner 4-Kisten-Methode. Ausmisten mit der 4-Kisten-Methode. Erstens, 4 Kisten oder 4 Kartons holen. Dann beschriften wir die Kiste. Erste Kiste, los geht's. Zweite Kiste, wegschmeißen. Dritte Kiste, verkaufen, verschenken oder auch Flohmarkt. Vierte Kiste, sonstiges. Okay, ich erkläre es. Kiste 1, los geht's. Hier kommt alles rein. Ihr stellt euch vor eure Schublade, eures Schrankfach und räumt alles in diese Kiste rein. Alles. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir die Sachen nicht rausräumen, sondern einfach rauspicken zum Aussortieren, sind wir niemals so gründlich. Also alles in die Kiste und dann wird sortiert. Entweder wir schmeißen das Ding weg, was wir in die Hand nehmen, oder wir entscheiden uns, dass wir es verkaufen auf dem Flohmarkt, oder wir verschenken es jemand, der auf den Flohmarkt geht. Zum Beispiel machen wir eine Anzeige bei Kleinanzeigen, Flohmarktsachen zu verschenken oder günstig abzugeben. Hauptsache weg damit. Oder wir stecken es in Kiste 4. Wenn wir was zu erledigen haben, kommt es da rein. Wenn es an einen anderen Ort kommt, kommt es da rein. Wenn wir es zum Beispiel lesen müssen, weil es eine Zeitschrift ist. Wenn wir es jemand zurückgeben müssen. Wenn es ein Gutschein ist und wir den einlösen müssen. Solche Dinge kommen in Kiste 4, weil ich irgendwas mit denen noch machen muss. Und alles, was nicht in die Kiste gekommen ist, stellen wir zurück an den Ort. Was natürlich dann hoffentlich nicht mehr so viel ist und somit die Schublade, das Regal dann ordentlich ist. Bei mir waren es die 4 Kisten, bei anderen können es natürlich andere Kisten sein. Es gibt Menschen, die brauchen eine Kiste, die heißt vielleicht oder überlegen. Da kommen einfach Dinge rein, bei denen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die wegschmeißen will oder behalten möchte. Es könnte noch eine Kiste geben, die heißt reparieren. Für Menschen, die einfach viele Dinge haben, die kaputt sind. Oder eine komplette Kiste, die anderer Ort heißt. Einfach für Menschen, die ein Chaos haben und diese Dinge, die rumliegen, haben zum Beispiel einen Ort, aber sind noch nicht am richtigen Ort, dann können wir auch eine Kiste mit anderer Ort machen. Passt es einfach an, wie ihr das braucht. Was ist denn beim Beginnen wichtig? Wichtig ist, dass wir uns nicht zu viel vornehmen. Erstmal ein kleiner Bereich, eine Schublade, ein Regalbrett, dass wir so beginnen. Oder ich sage mir, ich nehme mir einen Zeitraum vor. 15 Minuten oder 20 Minuten und danach schaue ich Fernsehen oder mache was, auf was ich Lust habe. Natürlich ist dann Regelmäßigkeit wichtig. Jeden Tag blockiere ich mir ein kleines Zeitfenster oder einen kleinen Bereich, den ich aufräume. Motivieren muss ich mich natürlich auch dazu. Ich kann vorher-nachher Fotos machen, ich kann mir den Endzustand vorstellen, ich kann im Hinterkopf haben, dass ich meine Zeit bewusst genießen will. Ich kann es aber auch Freunden erzählen und die bitten, immer mal wieder nachzuhaken, sodass ich ein bisschen einen Druck habe. Ich kann mit Belohnungen arbeiten. Ich darf erst Fernsehen schauen, wenn ich eine halbe Stunde aufgeräumt habe. Oder ich kann mir Anker setzen. Immer wenn ich heimkomme, räume ich eine halbe Stunde auf. Immer wenn ich Abend gegessen habe, räume ich eine halbe Stunde auf. Aber ich kenne es doch von meinen lieben chaotischen Leuten. Man fängt dann an, die Kiste Nummer 4 füllt sich mit Dingen, die ich noch erledigen muss. Und man sagt sich, oh, ich mache erst weiter, wenn ich Kiste Nummer 4 leergeräumt habe. Und die Kiste steht einen Tag, eine Woche, einen Monat. Wieso? Weil mir die Motivation fehlt. Hier wieder konsequent sein, was ich vorhin gesagt habe. Endzustand vorstellen, mich zwingen. Erst dann Fernseh schauen, wenn ich aufgeräumt habe. Jeden Tag aufs Neue sich motivieren, sich dazu zwingen. Und wenn man es nicht schafft, gerne Hilfe in Anspruch nehmen. Sagt eurer Schwester, eurer Mutter, eurer besten Freundin, eurem Freund, hilf mir, bitte ruf mich jeden Tag an, motivier mich, ich schaff's nicht alleine. Okay, genug der Belehrungen, ich erzähle von mir. Ich habe meine Kartons natürlich erstellt und ich habe im Sideboard im Flur angefangen, denn da haben sich ständig Dinge angesammelt, die ich mal mitnehmen wollte. Das will ich mal zu einer Freundin mitnehmen, ach, der Gutschein, den muss ich mal in der Stadt einlösen und so weiter und so fort. Irgendwann war Sideboard voll. Ich habe die Sachen alle in meine Kiste geräumt, sortiert. Ich habe die Sachen zurückgegeben, ich habe die Gutscheine eingelöst. Ich habe mich auch von vielen Dingen getrennt und ein ganz, ganz ordentliches und leeres, ziemlich leeres Sideboard jetzt im Flur. Vor lauter Motivation habe ich heute auch noch meine Klamotten ausgemistet, meine Schuhe ausgemistet und die Küche ausgemistet. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Ausmisten. Ich wünsche mir, dass ihr in 2 Monaten zurückschauen könnt und stolz auf euch sein könnt. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss!